Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 77. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. 77, wieder so eine wunderbare Zahl, wie geschaffen für arithmetische Blamagen aller Art. Zwar keine Primzahl, aber doch nur Primzahl weit und breit. 7. Von mystisch-magischer Bedeutung nur so britzelnd seit Babylons türmischen Tagen. Womit wohl auch schon alles gesagt wäre. Der Rest steht im Internet. Wer unvorsichtig nach magische Bedeutung und 77 fragt, wird mit ungefähr, wie es so schön heißt, 11.900.000 Ergebnissen bestraft und kann sich auch verschwörungstheoretisch als lebenslänglich versorgt betrachten. Orange 94.0 ist ein terrestrischer, das heißt nicht zuletzt erdverbundener Sender, und wenn auch Funk im Allgemeinen schon halb der Esoterik zuzuordnen ist, wollen wir lieber auf entsprechende Bodenhaftung achten und uns dem zweiten Teil von Nathalie Sunrams Lesung und Interview zuwenden. Da im Anschluss an sie noch etwas Zeit verblieb, habe ich mir erlaubt, zum dritten Mal in Serie mittels hauseigener Sprechwerkzeuge im Text voranzuschreiten. Apropos Esoterik. In diesem letzten Abschnitt wird es um romantische Wissenschaft gehen. Kann das ein Zufall sein? Der Zauberstab der Analogie. Die Brüder Grimm waren Männer von ganz anderem Schlage. Sie vereinigten die wärmste Einfühlung ins Objekt und das feinste Ohr für die Regungen der Sprache mit geduldigster Sorgfalt und mikroskopischer Strenge. Ihre Andacht vor dem Unbedeutenden, von Friedrich Schlegel verspottet, war nicht Pedanterie und Kleinlichkeit, sondern künstlerischer, ja fast religiöser Herkunft. In seiner deutschen Grammatik erforschte Jakob Grimm mit zartestem Verständnis die Psychologie der Sprachbildung. In den deutschen Rechtsaltertümern und der deutschen Mythologie gruppt er tief in den dunklen Schacht des nationalen Lebens. Wilhelm Grimm ging der deutschen Heldensage nach und gab altdänische Balladen, den Freidank, den Rosengarten, das Rolandslied und vieles andere heraus. Gemeinsam editierten die beiden Brüder die berühmten Kinder- und Hausmärchen, irische Elfenmärchen, verschollene heimische Dichtungen wie das Hildebrandslied und den armen Heinrich und begannen das Riesenwerk des deutschen Wörterbuchs. Görres, dem Philosophen des Ultramontanismus und katholischen Luther, verdankte das Publikum die Bekanntschaft mit den deutschen Volksbüchern. Und Uhland, hierin fast größer als in seinen Dichtungen, versenkte sich liebevoll in die Poesie der französischen Troubadours und Walters von der Vogelweide. Das Wort, mit dem die Wissenschaft jener Zeit alle Siegel zu lösen hoffte, hieß vergleichend. Es bezeichnete den Versuch, die Methode, die Cuvier in seiner Anatomie comparée so fruchtbar auf Gegenstände der Naturhistorie angewendet hatte, auf alle Historie auszudehnen. Durch Vergleichung der Konjugationsformen aller ihm zugänglichen alten Sprachen entdeckte Franz Bopp die Abstammung des Persischen, Griechischen, Lateinischen, Gotischen vom Sanskrit und wurde damit der Schöpfer der allgemeinen vergleichenden Sprachwissenschaft. Jakob Grimm begründete die vergleichende germanische Philologie. Friedrich Dietz die vergleichende historische Grammatik der romanischen Sprachen, deren gemeinsame Herkunft aus dem Lateinischen er nachwies. Und Wilhelm von Humboldt zog aufgrund ausgedehnter Studien sogar des Chinesischen und der javanischen Kavi-Sprache in seiner Schrift über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts aus den linguistischen Forschungen der Romantik das philosophische Resümee. Karl Ritter, den wir bereits erwähnt haben, schuf die vergleichende Erdkunde. Johannes Müller, von dem wir sogleich hören werden, die vergleichende Sinnesphysiologie. Niebuhr wurde der Cuvier der römischen Geschichte. indem er wie dieser aus vorhandenen Resten auf korrespondierende Untergegangene schloss und so die Fossilwelt eines grauen Altertums rekonstruierte. Wie die Sprachen wurden auch die übrigen Produkte der menschlichen Kollektivseele einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. Die antiken und neueren Verfassungen nicht als Konstruktionen einzelner Gesetzgeber, sondern als Schöpfungen des Lokalgeists. Die arischen und semitischen Mythologien nicht als Erfindungen listiger Priester, wie die Aufklärung geglaubt hatte, auch nicht als Kristallisationen der Volkspoesie, wie Herder gemeint hatte, sondern als Erinnerungen an wahrhafte historische Zustände, an Lebensformen verschollener Urzeiten. Kurz, es war der Zauberstab der Analogie, der überall neue Quellen des Verständnisses zum Fließen brachte. Wie man sieht, war der historische Blick durchaus nicht ausschließlich auf das Mittelalter fixiert, an das allein man bei der Romantik zu denken pflegt. Im großen Publikum war dieses Interesse allerdings dominierend. Raumers Geschichte der Hohen Staufen verdankte ihren großen Erfolg in erster Linie dem Stoff. Raupach erkannte mit seinem sicheren Theaterflair, dass man sich diese Panoptikum-Figuren auch auf der Bühne gefallen lassen werde. Und dramatisierte Raumer in einem Zyklus von 16 Abenden, der in Berlin vor ausverkauften Häusern in Szene ging. Er hatte sogar den Plan, in Gemeinschaft mit anderen die ganze deutsche Geschichte von Heinrich I. bis zum Westfälischen Frieden zu verarbeiten. Aber auch der geniale Grabbe schrieb einen Friedrich Barbarossa und Heinrich VI. Immermann verfasste einen Friedrich II., Eichendorff einen Etzelin. Und Rethel malte in den 40er Jahren suggestiv und kraftvoll in einer eigenartigen Verbindung von historischer Einfühlung und Gegenwartssinn die Fresken, die die Geschichte Karls des Großen erzählen an den Aachener Krönungssaal. Geburt der romantischen Dichtung. Wollte man die entscheidenden Dichtwerke jener Zeit mit einem Haupt zu charakterisieren, so könnte man vielleicht sagen, sie hatten Tiefe. Aber es war eine gemalte Tiefe. Die repräsentativen Poeten konnten und zum Teil wundervoll tiefe Menschen darstellen. Sie selbst waren keine. Es war eben die Tiefe der Lehre. Im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts erschien die erste Dichtung, die in der legitimen Bedeutung des Wortes romantisch genannt werden darf, Chateaubriands Atala, eine Indianergeschichte aus feuerfarbigen exotischen Naturbildern, süßtrauriger Erotik und katholischer Frömmigkeit virtuos gemischt. Alle drei Elemente nicht echt. Der Landschaftshintergrund, grandiose Kulisse, Liebe und Religion, künstliches Opiat. Sie infizierte sogleich alle Köpfe und Herzen, die Primitiven so gut wie die Dekadenten, wurde dramatisiert, illustriert, parodiert, in Wachsfigurenkabinetten gezeigt. Zwei Jahre später folgte die Novelle René. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine geheimnisvolle Geschwisterliebe, das Lieblingsthema der damaligen Dichtung. Das Byron, der Titelheld des Zeitalters, sogar gelebt hat. Der Liebesroman mit seiner Halbschwester Augusta, der wahrscheinliche Grund seiner Scheidung und Flucht aus England, wurde erst Jahrzehnte nach seinem Tod unter ungeheurem Aufsehen enthüllt, dann wiederum jahrzehntelang von ehrbaren Literaturhistorikern ins Reich der niedrigen Verleumdung verwiesen und neuerdings unter der Einwirkung psychoanalytischer Modeströmungen wieder hervorgeholt. Das Faktische einer so heiklen Affäre lässt sich niemals dokumentarisch ergründen, sondern nur charakterologisch. Durch das instinktive Gefühl, das zu einer titanischen Halbgottsnatur wie Byron der Inzest sozusagen mythologisch gehört. In René ist der Typus des Esprit Romanesque geschaffen, der, mit sich und der Welt zerfallen, gefühlvoll und skeptisch, zärtlich und ironisch, voll Sehnsucht nach Liebe und Glauben, aber ohne die Kraft dazu, nach allen Früchten langt und in jeder den Wurm erblickt. Alles, sagt René, predigt mir Vergänglichkeit. In Chateaubriands Kunst, die in Byron gipfelt, wird die Literatur giftig. Ein prachtvolles, goldgrünes Gewächs, schillernd und verführerisch, aber voll auszehrender Betäubungssäfte. Es gab innerhalb des Romantismus aber auch eine wesentlich harmlosere Fraktion, die sich an der bloßen Farbe genügen ließ. Ihr namhaftester Vertreter war in England William Wordsworth, Haupt der Lake School, die sich an der Schönheit der üppig grünen Hügel und malerischen Bergseen von Westmoreland inspirierte. In Italien der Graf Alessandro Manzoni, Haupt des Romanticismo und Verfasser der berühmten Promessi Sposi. einer von ihm, wie er zur Erhöhung der Illusion erklärte, nach einer alten Handschrift bearbeiteten Historie aus dem spanischen Mailand des 17. Jahrhunderts. Ihr literarisches Organ fand die italienische Romantik im Mailänder Conciliatore. Die Seeschule in der Quarterly Review, der Zeitschrift der Tory-Partei, zu der sich die Lackisten, ursprünglich Tyrannenfeinde, bekehrt hatten, seit einer ihrer Führer, Southey, Poeta Laureatus geworden war. Abseits stehen Shelley, das Corcordium, wie seine Grabschrift ihn nennt, dessen Dichtung ein aufgeregter Sommernachtstraum ist, pantheistisch, ja atheistisch, menschenfeindlich und doch ganz und gar Gefühl. Charles Lamb, ein poetisch-humoristisches Genie aus der Deszendenz Lawrence Sterns, und der großartige Leopardi, der die Welt in so ergreifend schönen Versen verwirft, dass er zu ihr bekehrt. Zu den Autoren von Weltgeltung, die damals in englischer Sprache dichteten, muss auch der Amerikaner Cooper gezählt werden, dessen Lederstrumpferzählungen noch junge Herzen entflammen werden, wenn die Seeschule längst vergessen sein wird. Im Jahre 1814 begann die Waverley-Serie zu erscheinen, 18 Jahre lang unermüdlich fortgesetzt und mit ihren prächtigen Buntdrucken die abendländische Fantasie erfüllend. Nicht bloß in Buchform, sondern auch als Schauspiel, als Oper, als Ballett, als Kostümfest. Scotts Romane kommen deutlich von der Ballade her, die er auch ursprünglich pflegte und nur wegen der überlegenen Konkurrenz Byrons aufgab. In ihnen mischten sich menschlich liebenswürdig und naiv raffiniert Sentiment und Humor, Torytum und Volksliebe, Folklore und Meiningerei. Sie schildern, wie der Tiefblick Carlyles sogleich erkannte, nur die Haut und dringen nie bis zum Herzen vor. Mit dem Jahr 1806 setzt die deutsche Romantik ein. In diesem Jahr erschien Des Knaben Wunderhorn, herausgegeben von Clemens Brentano und Achim von Arnim, die sich später durch Bettina, die Sibylle der romantischen Literaturperiode, verschwägerten. Von Schatten und Klängen genährt, nannte Immermann diese ganze Dichterschule. Und über ihren Führer, den wirren, kapriziösen und anmutigen Brentano, sagte Eichendorff, er sei nicht eigentlich ein Dichter, sondern ein Gedicht gewesen. Die breiteste Popularität erlangten Fouquet, der in der Undine eine der schönsten romantischen Erzählungen und in seinen zahlreichen Ritterromanen für ein halbes Jahrhundert das Klischee des blechernen, idealen Mittelalters schuf und der klare und kräftige, aber ganz unproblematische Uhland. Von Fouquet sagt Brandes, ebenso boshaft wie treffend, seine Menschen seien nichts als ausgestopfte Rüstungen. Und das Einzige, was er psychologisch bemeistere, seien die Pferde. Und Heine noch boshafter und noch treffender, seine Rittergestalten bestehen nur aus Eisen und Gemüt. Sie haben weder Fleisch noch Vernunft. Als Uhland im Jahr 1815 die erste Ausgabe seiner Gedichte erscheinen ließ, die mit den Worten beginnt, »Lieder sind wir. Unser Vater schickt uns in die offene Welt«, ereignete sich ein fataler Druckfehler, in dem der erste Satz lautete, Leder sind wir. Diese Kritik des Setzkastenkobolds ist ein wenig zu streng. Zumindest müsste man sie insoweit mildern, dass man an schön gepresste, aber schon etwas verschlissene Goldledertapeten denkt. Das Genie der Schule, der Novalis der Spätromantik, ihm an Reinheit, Zartheit und Ursprünglichkeit vergleichbar, aber an Tiefe und Universalität nicht entfernt gleichkommend, war Eichendorff. Während Brentano und Arnim anonyme Volkslieder sammelten und zur Literatur zu erheben suchten, gingen Eichendorffs Gedichte den umgekehrten Weg. Aus Kunstprodukten wurden sie zu allverbreiteten Liedern, die das Volk singt, als habe es sie selbst gemacht. Worin besteht nun das Genie Eichendorffs und seines unsterblichen Taugenichts? Es besteht in dem frommen Gefühl für die Heiligkeit des Nichtstuns, in der zugleich demütigen und übermütigen Lust an Gottes Schöpfung, einer sehr deutschen und vielleicht nur deutschen Art von Genialität. Thomas Mann hat es in einer wunderschönen, hellseherischen Betrachtung ausgesprochen. Er ist ein Mensch und er ist es so sehr, dass er überhaupt nichts außerdem sein will und kann. Eben deshalb ist er der Taugenichts. Denn man ist selbstverständlich ein Taugenichts, wenn man nichts weiter prestiert, als eben ein Mensch zu sein. In der Geschichte vom Taugenichts lebt auch bereits ein ganz neues Italien. Nicht das klassische, das Meister- und Musterland der geschlossenen Form, sondern das Romantische der aufgelösten und zerfallenen, zerbröckelten und geborstenen Form. Das Land der Trümmer und Blüten, wie Zacharias Werner es nannte. Das verzauberte und pittoreske, schwermütige und leichtsinnige Italien, der schönen verliebten Menschen, des blauen Meeres und Mondscheins, der verwitterten Kirchen und verödeten Plätze, der duftenden, verwilderten Gärten und umschatteten, rauschenden Brunnen, der stillen Tage und hellen Nächte, das schlafende, träumende Italien der Ruinen. Grillparzer und Raimund. Gibt es auch eine romantische Dramatik? Man denkt dabei zunächst an das sogenannte Schicksalsdrama, an Zacharias Werners 24. Februar und dessen viel schwächere Kopien, Müllners Schuld und 29. Februar, Huwalds Bild und Grillparzers Ahnfrau, und an das geistreiche Pamphlet auf diese Tragik, die aus der zunächst eher komischen Tücke des Objekts fließt, Platens verhängnisvolle Gabel. Die Literaturhistoriker haben dekretiert, dass der 24. Februar ein absurdes Machwerk ist. Und seit 100 Jahren redet es einer dem anderen nach. In Wirklichkeit ist er wahrscheinlich einer der stärksten und suggestivsten Einakter der Weltliteratur, von einer Stimmungskraft, die in die Nähe Marterlings gelangt. Den Gesetzen der bürgerlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung entspricht seine Handlung allerdings nicht. Auch Werners umfangreicheres Drama »Die Söhne des Tals«, das die Katastrophe des Templerordens schildert, ist in all seiner Sentimentalität und Chaotik, Süßlichkeit und Perversität voll narkotischen Kulissenzaubers. Und sogar Raupachs verrufener Müller und sein Kind verdient höchstwahrscheinlich nicht den niedrigen Platz, den theaterfremder Professoren Hochmut ihm angewiesen hat. Ein Stück, das bereits 100 Jahre lang Galerie und Parkett erschauern macht, kann nicht ohne Bühnenqualitäten sein. Das Theater Grillparzers gehört nur mit einigen sehr äußerlichen Merkmalen zur Romantik, ist vielmehr eine feine, nicht mehr ganz lebensfähige Nachblüte der Weimarer Klassik. Schon in der Wahl des Versmaßes war Grillparzer nicht sehr glücklich, indem er anfangs von Calderon den sehr leicht zu handhabenden, aber im Deutschen auch sehr leicht banal, ja komisch wirkenden Trocheus übernahm. Noch unglücklicher war er in seinen Titeln. »Wie dem, der lügt«, könnte über einem Lustspiel von Blumenthal stehen. Ein treuer Diener seines Herrn über einem Roman von Sacher Masoch. König Ottokars Glück und Ende über der Historie einer reisenden Schmiere. Und vollends ein so lächerlicher Stückname wie »Des Meeres und der Liebe Wellen« dürfte selten gedruckt worden sein. Nun ist aber gerade bei dramatischen Schöpfungen die Titelfrage durchaus nichts Nebensächliches und Äußerliches. In ihrer Lösung verkündigt sich sehr ausdrucksvoll der Geist des ganzen Werks. Ibsen zum Beispiel war auch hierin ein Genie. Es lassen sich kaum schlagendere Etiketten für das Gesamtproblem finden als ein Puppenheim. Die Stützen der Gesellschaft, die norwegischen Titel der Kronprätendenten, unübersetzbar etwa Königsmaterie oder der Ton, aus dem Könige geformt werden, und der Gespenster, vergröbert übersetzt etwa Geister, die wiederkehren, die Revenants. Und eine Bezeichnung wie die Wildente ist von unergründlicher Grandiosität. Dabei ist kein einziger von ihnen abstrakt, kein einziger ganz eindeutig und erschöpfend, sondern jeder kompaktes und zugleich unwirkliches Theater. Romantisch, aber mehr noch österreichisch, war an Grillparzer nur seine Flucht vor der Wirklichkeit. Es geht die Sage, er habe eine ungewöhnliche Intensität der Empfindung und Anschauung besessen, der aber keine ebenso große Denkenergie gegenübergestanden sei. In Wahrheit verhielt es sich gerade umgekehrt. Sein Verstand war außerordentlich, aber von keiner ebenbürtigen Gefühlskraft genährt. Es fehlte ihm, banal ausgedrückt, an Courage zu sich selbst. Kürnberger hat zwei Tage nach Grillparzers Tode in seinem Essay »Grillparzers Lebensmaske« das Letzte über ihn gesagt. »Während Sie Grillparzers Totenmaske abgießen, will ich ein Wort von seiner Lebensmaske hinwerfen. Das ist die Lebensmaske Grillparzers. Ausgesandt als ein flammendes Gewitter, um die Luft Österreichs zu reinigen, zieht er über Österreich hin, als ein nassgraues Wölkchen, am Rande mit etwas Abendpurpur umsäumt. Und das Wölkchen geht unter. Seine starken Leidenschaften, seine großen Fähigkeiten rufen ihm zu. Schicke Plagen über Ägypten. Tritt hin vor Pharao. sprich für dein Volk, führe es aus ins gelobte Land. Aber in einem Winkel seines Herzens fängt nun der Österreicher selbst zu seufzen und zu lamentieren an. Herr, schicke einen anderen. Ich fürchte mich. Lass mich lieber Pharaos Hofrat werden. Ein Phänomen ohnegleichen und nur in Österreich möglich. Zur Psychologie Österreichs ist die Biografie Grillparzers unentbehrlich. Man wird diese Biografie jedenfalls schreiben, aber verdorren soll die Hand, die nicht ihre ganze Wahrheit schreiben wird. Neben ihm lebte ein Stärkerer, der zeitlebens zu ihm als dem unerreichbaren Ideal emporblickte, Ferdinand Raimund. Auch er wurzelt nicht eigentlich in der Romantik, sondern in einer älteren Kunstwelt, nämlich in der Barocke. Sein Feenreich ist aus Zuckerguss und Terrakotta. Erinnert an die billigen Waren, die die italienischen Figurini-Händler in seiner Vaterstadt feilboten, und an die süßen, glitzernden Kunstwerke des Konditorgewerbes, dem er in seiner Jugend oblag, rührt aber gleichwohl durch eine bestrickende Vorstadt-Naivität und seine charakterkomischen Schöpfungen, gesteigerte und verklärte Typen seines Heimatbodens, Volkshelden aus einer Art Wiener Walhall sind unübertrefflich. Szenen wie die des hohen Alters im Bauer als Millionär, der Verdopplung Rappelkopfs in Alpenkönig und Menschenfeind, des Bettlers im Verschwender, wie er Flottwell auf seinem Kahn übers Meer folgt, sind von Shakespeare'schem Wurf. Kleist. Das stärkste dramatische Genie des Zeitalters, ja vielleicht Deutschlands, Heinrich von Kleist, müsste man einen Vollromantiker nennen, wenn er nicht gleichzeitig zwischen Lessing und Ibsen der schärfste psychologische Naturalist des Theaters gewesen wäre. Gerade in dieser paradoxen Mischung besteht ja seine gigantische Einmaligkeit. Es findet sich, wie oft hervorgehoben worden ist, in allen seinen Dramen ein irrationales, ja pathologisches Moment. Der Somnambulismus im Prinzen von Homburg, der Sadismus Thusneldas und Penthesileas, das Halluzinieren Käthchens und des Grafen vom Strahl. Und auch, wo sie auf direkte Wunde verzichten, haben sie den Charakter von Bühnenmysterien. Kleists durchgängiges, höchst romantisches Thema ist die Gefühlsverwirrung. Daneben aber, und eigentlich sind das gar keine Gegensätze, ist er der Erste, der den modernen Menschen auf die Bühne gebracht hat, als Problem der Tiefenpsychologie, in seiner unendlichen Differenziertheit und Vielbodigkeit. Man betrachte nur als einziges Beispiel, wie Kleist eine verhältnismäßig so einfache Figur wie den Kurfürsten im Prinzen von Homburg gestaltet. Schiller hätte ihn vermutlich als harten, schließlich erweichten Soldatenfürsten dargestellt. Goethe als edlen, pflichterfüllten Staatslenker. Kleist schildert ihn als Opfer eines Brutuskomplexes. Es liegt dem Kurfürsten natürlich ganz fern, etwa einen Brutus in Kanonenstiefeln posieren zu wollen. Trotzdem darf man sagen, hätte es nie einen Brutus gegeben, so würde der Kurfürst anders handeln. Der Prinz tut ihm sicher Unrecht, wenn er an einer herrlichen Stelle des Dramas, die beweist, wie im Munde eines Dichters die trivialsten Worte sich zum strahlendsten Pathos steigern können, den Ausruf schmettert: Und wenn er mir in diesem Augenblick wie die antike Starre entgegenkömmt, tut er mir leid und ich muss ihn bedauern. Aber die Brutus-Vorstellung lebt in ihm dennoch als versunkenes Erinnerungsbild seiner Jugend, seiner Träume, ja seiner Väter und Vorväter und wirkt als stärkstes Motiv seines Handelns. Wie eminent modern Kleist auch in der Form war, zeigt der Robert Guiscard, von dem Wieland sagte: Wenn der Geist des Aeschylus, Sophokles und Shakespeare sich vereinigten, eine Tragödie zu schaffen, so würde das sein, was Kleists Tod Guiscards des Normannen, sofern das Ganze demjenigen entspräche, was er mich damals hören ließ. Von diesem Augenblick an war es bei mir entschieden, Kleist sei dazu geboren, die große Lücke in unserer Literatur auszufüllen, die nach meiner Meinung wenigstens selbst von Schiller und Goethe noch nicht ausgefüllt worden ist. Er ist bekanntlich nur als Fragment erhalten. Kleist hatte das Manuskript verbrannt und schrieb 4 Jahre später die ersten 10 Auftritte neu. Es ist aber gar kein Fragment, sondern ein vollendetes Kunstwerk, gerade dadurch, dass er nicht im klassischen Sinne fertig geworden ist, sondern über sich hinausweist. Man erlebt in den wenigen Szenen dieses Torsos eine restlose, tragische Gefühlsauslösung und versteht, warum Kleist das komplette Drama vernichtete. Nicht in einer Aufwallung von Schwermut, sondern als Künstler. Es ist begreiflich, dass Goethe hier weder folgen konnte noch wollte. Offenbar beleidigt ihn an Kleists Dichtung gerade das, was ihre Eigenart ausmachte. Ihre hellseherische Psychopathologie. Ihr Wille zur Irrationalität in Form und Inhalt und ihre Überlebensgröße. Die Art, wie die Menschen Leben in Gestalt umsetzen, kann sich auf dreierlei Weise vollziehen. Die meisten bleiben unter dem Leben. Ihre Personen sind leerer, törichter, unpersönlicher als die Wirklichkeit. Und zwar liegt dies nicht daran, dass sie nicht richtig sehen können. Dass sie es können, beweist der Traum. In keinem Traum der Welt kommt eine verzeichnete Figur vor, sondern es fehlt ihnen lediglich die Gabe der Übersetzung. Nur darum ist das Dichten eine Kunst. Wer benimmt sich so albern und uninteressant wie die Figuren einer Operette oder eines Provinzblattromans? Dann gibt es Künstler, in deren Fantasie sich die Menschen in Megatherien verwandeln, in Fabeltiere von unwirklichem Wuchs und Seelenraum. Man denke an Dante, Aeschylus, Shakespeare, Michelangelo. Und schließlich gibt es Gestalter, denen das Selbstverständlichste und Seltenste gelingt, die Maße des Lebens zu wiederholen. Zu ihnen hat Goethe gehört. Und darum hat es so lange gedauert, bis er es über sich brachte, sich Schiller zu nähern. Und darum musste er sich von Kleist ebenso abgestoßen fühlen wie von Kotzebue, den beiden Gegenpolen, zwischen denen er sich in der goldenen Mitte seiner natürlichen Lebensgröße befand. Zurück zu Friedel und seinem Text. Du hast vorher die Subjektivität angesprochen, in der diese Stellungnahme zum Film gehalten war. Auch dieser Text gibt ja ein sehr subjektives Bild der frühromantischen Dichtung. Würdest du dem zustimmen? Ja, sicher. Das ist ja genau der Reiz dieses Textes. Und es ist eigentlich, ich möchte jetzt nicht gezwungen sein, was furchtbar Kluges zu sein. Ich bin da wahrscheinlich die falsche Person. Aber was mich so beeindruckt beim Lesen jetzt gerade, ich hatte es ja einmal schon sozusagen trocken laut vorgelesen und jetzt nochmal, das ist, was sehr beeindruckend ist, die Haltung. Das ist eine Haltung, die dafür spricht, dass der Autor, nämlich Friedel, sich bestens auskannte. Der hatte die Werke alle gelesen und hatte eine ganz bestimmte Einstellung dazu. Das ist das eine, was sehr beeindruckend ist und einem als, also auch gewollt subjektiv erscheint. Der Text spricht ja sozusagen von der Entstehung der vergleichenden Wissenschaften und etwas im Duktus von Friedels Sprache, was mich sehr beeindruckt, ist, dass er diese Methode des Vergleichens quasi wiederholbar macht. Denn er schildert transparent, sozusagen aus seiner subjektiven Sicht, und ermöglicht sozusagen dem Leser, selbst wieder zu vergleichen mit seiner eigenen Wahrnehmung, sofern man so gebildet ist wie Friedel, was also für mich ganz bestimmt nicht geht. Auch ich kann dich trösten, auch ich lese dieses Buch nur mit Fremdwörterlexikon neben mir. Ja, aber das Schöne ist eben, dass man auch auf dieses verzichten kann und trotzdem etwas davon hat. Und das liegt vielleicht auch an der Tendenz des Textes, die ich auch als sehr subjektiv empfinde, wie er mit Sprache umgeht. Es hat ja etwas, naja, jetzt kommt es eben darauf an, wie man das ausdrückt. Man könnte sagen, auch etwas sehr Syntaktisches, also Es ist eine Sprache, eine sehr fließende Sprache. Casual wäre vielleicht das heutige Wort, sehr beiläufig. Also es ist keine sehr belehrende Sprache. Es ist auch keine Sprache, die verrät, wie tiefgründig sie sich mit der Thematik befasst. Also nicht diese typische Sprache, die ihre Objektivität eigens unter Beweis stellen will. Und eben dadurch, dass es eine eindeutige Haltung gibt und eben diese fließende Aneinanderreihung, rutschen dann immer so in den Nebensätzen so doch kleine, sehr kommentierende Bosheiten fast hinein. Und das Amüsante daran ist, es ist natürlich eine Frage des Timings. Diese Kleinigkeiten sind perfekt getimt, was ich eben darauf zurückführe, dass Friedel ja eben auch ein Kabarettist war und sehr viel Humoristisches auch schrieb und die ihm andererseits wieder ermöglicht, auf eine ausladende Polemik zu verzichten. Und das ist so angenehm. Man erfährt, es ist nicht so ein Geschimpfe, wie zum Beispiel, wenn Lessing, wenn der sich dann eben so ausladend ergeht über den Winkelmann und sich beschwert, das macht der so, das sind so Pinselstriche und das ist so angenehm, weil man kann sich darauf einlassen, teilweise bemerkt man es nicht und teilweise ist es sehr deutlich und ich glaube, das gibt auch diesem Text ein Schillern und Facetten, die eben dazu führen, dass man den immer wieder gerne zur Hand nimmt, weil je nachdem, wie man sozusagen mit welchem Licht, in welchem Licht man eben gerade sich selber befindet, reflektiert er anders zurück und das ist so schön, das macht ihn irrsinnig lebendig. Naja, teils muss ich sagen, fühle ich mich schon einerseits klein, wenn er da so eben bei den Autoren eben eine ganze Menge aufzählt, von denen ich ein gutes Drittel überhaupt noch nie gehört habe. Allerdings ist das natürlich zum Teil auch wahrscheinlich in der damaligen Zeit anders gewesen. Also da hat man einige von denen zumindest noch gekannt. Wie zum Beispiel ja Cooper, Lederstrumpf, mir durchaus noch ein Begriff ist. Ich glaube, der Generation nach mir nicht mehr so. Ja, ich gehöre nicht der Generation nach dir. Insofern, wenn du darauf anspielst, das nehme ich allerdings als Kompliment. Ja, möglicherweise, wobei das ja dann, was eben die nachfolgenden Generationen anbelangt, man die nie unterschätzen darf. Also die kann man einfach nicht unterschätzen. Aber um nochmal auf die Namen, auf die vergessenen, in Anführungszeichen vergessenen Namen zurückzukommen, finde ich den Friedel genau deshalb interessant. Denn es ist ja im Grunde ein Digest, also er verarbeitet ein Jahrhundert, das eindeutig schon vergangen war, nämlich genau, also ästhetisch und kulturgeschichtlich wahrscheinlich durch das Einsetzen des Ersten Weltkrieges. Und es ist aber sehr interessant aus heutiger Sicht zu sehen, was er zu erinnern geruhte sozusagen. Das ist sehr angenehm. Das Angenehme ist auch, dass dieses Gefühl der Subjektivität das wieder interessant macht. Man hat nicht das Gefühl, als heutiger Leser einem strengen Kanon unterworfen zu sein. Und das ist, was ihn wahnsinnig aktuell und modern macht. Ich finde, er ist, in diesem Sinne ist er tatsächlich ein heutiger. Sehr aktuell. Und das hat mich so frappiert. Das hätte ich nie erwartet. Farbenlehre und vergleichende Sinnesphysiologie. Übrigens brachte er der Poesie nach Schillers Hingang überhaupt nicht mehr das Hauptinteresse entgegen. Dichten genügte ihm nicht mehr. Er war ein Kompendium der Welt geworden. Der zweite Teil des Faust ist kein Drama mehr, eher noch ein Universalepos. Aber der Begriff Kunstwerk ist dafür überhaupt zu begrenzt. Er ist eine Biografie der Menschheit, ein Weltpanorama, eine philosophische Kathedrale, eine Seelenenzyklopädie und manchmal sogar ein Konversationslexikon. Hätte man aber Goethe um das Hauptwerk seines Alters gefragt, so hätte er wahrscheinlich die Farbenlehre genannt. »Ich bin«, sagte er, »dadurch zu einer Kultur gelangt, die ich mir von einer anderen Seite her schwerlich verschafft hätte.« Der historische Teil des Werks ist eine großartige Darstellung des Wesens und Wandels der Naturauffassung von der Urzeit bis zur Gegenwart. Der theoretische Teil schuf die Grundlagen einer neuen Wissenschaft, der physiologischen Optik. Hier gründete Goethe mit feinstem Verständnis die Eigenschaften des Auges, zum Beispiel das Wesen der Kontrastempfindungen, deren Entstehung darauf beruht, dass das Helle gefordert wird, wenn das Dunkle geboten wird und umgekehrt, und dass jede Farbe ihre Gegenfarbe verlangt, Gelb das Violette, Orange das Blaue, Rot das Grüne. Was er schilderte, waren, wie er es selbst im Vorwort so schön ausdrückte, die Taten und Leiden des Lichts. Doch hat er die letzte und fast unvermeidliche Folgerung aus seiner Theorie nicht gezogen. Er erblickte in den Farben noch immer Naturphänomene, nicht bloße Empfindungen des Auges. Dazu hätte er Kantianer sein müssen, wie Schopenhauer, einer der frühesten und begeistertsten Verehrer der Farbenlehre, der diesen Schritt tat. In seiner Abhandlung über das Sehen und die Farben, die von Goethe abgelehnt wurde. Es verhielt sich hier ähnlich wie mit Kleist. Goethe wollte nicht verstehen. Eine Auflösung der ganzen farbigen Lichtwelt in bloße Affektionen der Netzhaut hätte sein Weltbild und Weltempfinden, das im höchsten Sinne gegenständlich war, auf den Kopf gestellt. Seine Forschungen wurden von der zünftigen Wissenschaft selbstverständlich verworfen. Aber einige geniale Gelehrte erkannten ihre epochemachende Bedeutung, unter ihnen Purkinje, der Begründer der experimentellen Physiologie, und Johannes Müller, der 1826 in seiner Schrift zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes der Menschen und der Tiere erklärte: Ich meinerseits trage kein Bedenken zu bekennen, wie sehr viel ich den Anregungen durch die goethische Farbenlehre verdanke und kann wohl sagen, dass ohne mehrjährige Studien derselben die gegenwärtigen Untersuchungen nicht entstanden wären. Diese Abhandlung enthielt die Lehre von den sogenannten spezifischen Sinnesenergien. Zu Ende des 19. Jahrhunderts stellte eine Münchner Zeitschrift die Rundfrage, was die wichtigste deutsche Säkulärerscheinung gewesen sei. Es kamen allerhand Antworten. Man nannte den Faust, den Zarathustra, den Tristan, die Neunte, die meisten Kaiser Wilhelm. Es ist merkwürdig, dass niemand auf den Gedanken kam, Johannes Müller zu nennen. Denn seine Entdeckung der spezifischen Sinnesenergien bedeutet nichts Geringeres als den experimentellen Beweis der kantischen Philosophie. Müller gelangte durch eine Reihe sehr sinnreicher Versuche zu zwei überraschenden Fundamentalsätzen. Erstens, ein und derselbe Reiz bringt verschiedene Empfindungen hervor, wenn er auf verschiedene Sinnesnerven einwirkt. Zweitens, verschiedene Reize bringen dieselben Empfindungen hervor, wenn sie auf denselben Sinnesnerv einwirken. Es ist zum Beispiel für den Empfindungseffekt des Auges ganz gleichgültig, ob es von einem Schlag, vom elektrischen Strom oder von Ätherwellen getroffen wird. Es wird in allen drei Fällen mit einer Lichtempfindung antworten. Ganz ebenso wird das Ohr auf jeden erdenklichen Reiz immer nur mit Schall reagieren. Umgekehrt erzeugen ein und dieselben Ätherwellen auf der Haut Wärmeempfindungen, im Auge aber Lichtempfindungen. Und je nach ihrer Länge die verschiedenartigsten Farbempfindungen, wie ein und dieselben Lufterschütterungen von der Hand als schweren, vom Ohr je nach ihrer Länge als tiefe oder hohe Töne empfunden werden. Der reine Quantitätsunterschied der Äther- und Schallwellenlänge wird durch den Aufnahmeapparat zum einschneidenden Qualitätsunterschied. Daher ist die Lichterzeugung im Auge nicht etwa so zu denken, als wenn durch die Reibung und dergleichen physisches Licht erzeugt würde. Nie wird durch solche Reize in dem Auge ein dem fremden Beobachter erkennbares Licht entwickelt, wie stark auch die subjektive Lichtempfindung in den eigenen Augen sein möge. Es ist also unrecht zu sagen, die Körper würden auch ohne das empfindende Organ leuchten, als habe das schon außerhalb ganz und gar fertige Licht nur zu warten, bis es die Netzhaut berühre, um als fertiges empfunden zu werden. Wir mögen uns die Mahnung gelten lassen, dass Licht, Dunkel, Farbe, Ton, Wärme, Kälte, die verschiedenen Gerüche und der Geschmack, mit einem Worte alles, was uns die fünf Sinne an allgemeinen Eindrücken bieten, nicht die Wahrheiten der äußeren Dinge, sondern die Qualitäten unserer Sinne sind. Zitat Ende. Es soll damit natürlich nicht geleugnet werden, dass es draußen irgendetwas gibt, wie ja auch Kant es nicht geleugnet hat. Was aber dieses Etwas sei, darüber fehlt uns jede Vermutung. Elektrische und chemische Entdeckungen. Johannes Müller hätte seine Experimente nicht so exakt und variabel gestalten können, wenn ihm im elektrischen Strom nicht ein so ausgezeichnetes Untersuchungsinstrument zur Verfügung gestanden hätte, wie denn überhaupt die Elektrizitätslehre sich zur physikalischen Zentralwissenschaft zu entwickeln begann. 1820 entdeckte der Däne Hans Christian Ødestad, Professor der Physik in Kopenhagen, den Elektromagnetismus, indem er konstatierte, dass der elektrische Strom eine Magnetnadel ablenkt, und zwar durch Wasser, Holz, Ton, Stein, Metall hindurch. Seine Feststellungen ergänzte G. Lussac durch den Nachweis, dass der Strom eine unmagnetische Stahlnadel magnetisiert. Und Ampere durch die Schwimmerregel. Stellt man sich vor, dass man in der Richtung des elektrischen Stroms schwimmt, das Gesicht der Magnetnadel zugekehrt, so wird der Nordpol der Nadel nach links abgelenkt. 1823 gelangte Seebeck zur Entdeckung der Thermoelektrizität, indem er eruierte, dass zwei Streifen aus verschiedenem Metall, die mit ihren beiden Enden aneinander gelötet sind, ein Thermoelement darstellen, weil nämlich, wenn man einen von ihnen erwärmt, sie also auf ungleiche Temperatur bringt, in dem geschlossenen Kreis, den sie bilden, ein elektrischer Strom entsteht. Hiermit war der Nachweis erbracht, dass auch durch Wärme Elektrizität erzeugt werden kann. 1827 stellte Ohm das nach ihm benannte Gesetz auf, das auf den beiden Gleichungen beruht: Stromstärke gleich elektromotorische Kraft, dividiert durch Widerstand. Widerstand gleich spezifischer Widerstand mal Länge durch Querschnitt. Das heißt also, die Stärke eines elektrischen Stroms, gemessen an der Größe seiner magnetischen Wirkung, steht zu der treibenden Kraft, die ihn zum Fließen bringt, im geraden Verhältnis. Zu dem Widerstand, den er vorfindet, im umgekehrten Verhältnis. Dieser Widerstand selbst ist umso größer, je geringer die spezifische Leitungsfähigkeit des Stoffes ist, durch den der Strom geht. Je länger dieser Leiter ist und je dünner er ist oder einen je kleineren Querschnitt er besitzt. Damit wurden die elektrischen Erscheinungen erst exakt messbar gemacht und der Totalität der Naturwissenschaften ebenbürtig eingegliedert. 1828 veröffentlichte Karl Ernst von Baer sein Werk über die Entwicklungsgeschichte der Tiere, das, wie dies der Untertitel anzeigt, in wahrhaft wissenschaftlicher Weise Beobachtung und Reflexion vereinigend die Grundlinien der gesamten Embryologie zog. Der geniale Optiker Fraunhofer schuf durch die Entdeckung der nach ihm genannten dunklen Linien im Sonnenspektrum die Voraussetzungen für die Spektralanalyse und verbesserte die Konstruktion des Fernrohrs in so entscheidender Weise, dass seine Grabschrift von ihm sagen durfte: Approxima vit sidera. Er hat uns die Gestirne näher gebracht. Der Franzose Dutrochet und der Engländer Graham erforschten die Grenzen der Diffusion, der Vermischung einander berührender Gase, wobei sie feststellten, dass die Diffusionsgeschwindigkeiten den Quadratwurzeln der spezifischen Gewichte umgekehrt proportional sind. Und der Osmose, des Austauschs zweier Flüssigkeiten durch eine poröse Scheidewand. Dieser Prozess ist von besonderer Wichtigkeit, weil der Stoffwechsel in den Zellen des Pflanzen-, Tier- und Menschenkörpers auf ununterbrochenen osmotischen Vorgängen beruht. Im Winter 1827 auf 1828 hielt Alexander von Humboldt in Berlin unter größtem Aufsehen seine Vorlesungen über physische Weltbeschreibung, aus denen sein Kosmos hervorging. Ein erstaunliches Werk, wie es noch nie vorher geschaffen wurde und so bald nicht wiederholt werden wird. Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Gemälde der Welt, eine Universalgeschichte der Natur, alles Sichtbare und Erforschbare, vom Mooslager bis zum Sternenhaufen, vom Stein bis zum Menschenhirn umfassend und im schönsten Zusammenhang erblickend die Lebensfrucht eines Weltreisenden, der zugleich ein Philosoph war, in der erlesenen Popularität und reinen Plastik der Darstellung ebenso sehr der Literaturgeschichte angehörend wie der Wissenschaftsgeschichte. Das Werk wurde in 11 Sprachen übersetzt und ein Menschenalter lang galt Humboldt als der größte Ruhm Deutschlands. Eine Reihe sehr eigentümlicher Phänomene erforschte die Chemie. Klaproth, Professor an der neu gegründeten Berliner Universität, entdeckte die Dimorphie, die Tatsache, dass Körper von gleicher chemischer Zusammensetzung in ganz verschiedenen Gestalten auftreten können. Er beobachtete dies zuerst am Kalkspat und am Aragonit, die beide aus kohlensaurem armen Kalk, CaCO3, bestehen. Das bekannteste und auffallendste Beispiel dieser Art bilden der Diamant, der das härteste, und der Graphit, der das weichste Mineral ist. Beide sind kristallisierter Kohlenstoff. Auch Essig und Zucker, für unsere Geschmacksnerven sehr verschiedene Stoffe, besitzen dieselbe chemische Konstitution. Der junge Liebig konstatierte, dass auch das gefährliche Knallsilber und das harmlose cyansaure Silber chemisch ident sind. Der schwedische Forscher Berzelius, der Lehrer Klaproths und Liebigs und führende Chemiker des Zeitalters, versuchte die sonderbare Erscheinung der Dimorphie, die man, wenn es sich um einfache Elemente handelt, auch Allotropie nennt, dadurch zu erklären, dass bei den äußerlich verschiedenen Körpern die innere Zusammensetzung nur eine relativ gleiche sei, während die einzelnen Moleküle aus einer verschieden großen Anzahl von Atomen gebildet seien, und prägte dafür den Ausdruck Polymerie. Indes gab es auch Fälle, wo die dimorph auftretenden Stoffe absolut gleich konstituiert waren, also in ihren Molekülen dieselbe Anzahl von Atomen enthielten. Für sie stellte Berzelius die Hypothese auf, dass in ihnen die Atome verschieden gelagert seien. Dies nannte er Metamerie. Bei den Experimenten über Isomerie, welches Wort Berzelius als Gesamtbezeichnung für alle diese Phänomene eingeführt hatte, gelangte aber ein dritter seiner Schüler, Friedrich Wöhler, zu einem noch merkwürdigeren Resultat. Es gelang ihm nämlich, aus anorganischen Stoffen cyansaures Ammon, Na4CNO, herzustellen, das dem Harnstoff Na2-2CO isomer ist, sodass er an Berzelius schreiben konnte: Ich muss Ihnen erzählen, dass ich Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren oder überhaupt ein Tier nötig zu haben. Damit war die Grenze zwischen organischer und anorganischer Chemie aufgehoben. Es war jedoch ein sehr voreiliger Schluss, wenn man aus diesen und zahlreichen ähnlichen Homunculus-Vergnügungen folgerte, dass durch sie auch der Vitalismus widerlegt sei, der annimmt, dass zur Entstehung der Stoffe, die der Organismus produziert, eine besondere Lebenskraft notwendig sei. Gerade die Tatsache der Isomerie hätte darauf hinweisen müssen, dass das, was man die Erscheinung nennt, einerlei, ob man als Mineralog oder Chemiker spricht oder als Theolog oder Philosoph, schlechterdings unbegreiflich ist. Cyansaures Ammon ist eben nicht Harnstoff und die Strukturhypothese ist eine Mythologie des 19. Jahrhunderts, das heißt ein zeitgemäßer Versuch, die Wunder der Wirklichkeit dichtend zu deuten. Homöopathie. Die Lehre vom punktuellen Seelensitz, die Annahme, dass die Seele sich an einem bestimmten Punkt des Gehirns befinde, mit der aber der Vitalismus keineswegs steht und fällt, wurde durch Franz Josef Gall widerlegt, der in seiner Gehirnanatomie die moderne Lokalisationstheorie begründete, indem er zeigte, dass die verschiedenen Teile der Hirnoberfläche verschiedene Funktionen haben. Neid und Verständnislosigkeit der Fachkollegen verschworen sich jedoch gegen ihn in einem Grade, das noch heute seine Doktrin in gewissen Kreisen mit dem Stigma des Charlatanismus behaftet ist. Er hat allerdings seiner Verurteilung durch die eigensinnige Fantastik, mit der er sein System auszubauen versuchte, einen gewissen Schein von Berechtigung verliehen. Dasselbe gilt von der Homöopathie, die Samuel Hahnemann 1810 in dem Organon der rationellen Heilkunde begründete. Entgegen dem Grundsatz Galens contraria contrariis statuierte er das Prinzip similia similibus, wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, die ein ähnliches Leiden, homoion pathos, für sich erregen kann, als sie heilen soll. Hierfür brachte er zahlreiche praktische Beispiele vor, die Behandlung erfrorener Gliedmaßen mit Schnee und leichter Verbrennungen mit heißen Tüchern, die Kurierung von Kopfschmerzen durch kopfschmerzerzeugenden Kaffee, die Verhütung der Menschenpocken durch Kuhpockenimpfung. Außerdem gelangte er zu der Überzeugung, dass Medikamente nur in außerordentlichen Verdünnungen zu Verabreichungen seien, die er Potenzen nannte. Jeder dieser Potenzen schrieb er nun eine Reihe von Wirkungen zu, oft bis zu 1000 Nummern, zum Beispiel dem Salz in der 30. Potenz, Unlust zur Arbeit, Nummer 40, ein ungeduldiges Kopfkratzen, Nummer 45, ein Jucken am Ohrläppchen, Nummer 287, Liebesträume, Nummer 1240. Nach dem Grundsatz Similia Similibus verordnete er gegen jedes Leiden das Mittel, das es erzeugt. Und so gab es Arzneien gegen alles. Neid, wollüstige Träume, unglückliche Liebe, Ungeschicklichkeit, wir sie machen. Die Verdünnungen gingen bis ins Unendliche. Oft genügte bloßes Riechen. Gleichwohl beruhte die Homöopathie auf einem gesunden und tiefen Gedanken. Arzneistoffe sind nicht tote Substanzen im gewöhnlichen Sinne, sagt Hahnemann. Vielmehr ist ihr wahres Wesen bloß dynamisch-geistig, ist lautere Kraft. Die homöopathische Heilkunst entwickelt zu ihrem Behufe die geistartigen Arzneikräfte. Zitat Ende. Die materialistische Medizin, die das 19. Jahrhundert beherrschte, erblickte im menschlichen Körper einen bloßen Chemismus und Mechanismus, also eigentlich etwas Totes, und demgemäß in den Medikamenten bloß physikalische Potenzen. Die Homöopathie sieht in ihm ein magisches Kräftespiel mit Eigenwillen und Zweckidee und demgemäß in der Therapie einen seelischen Eingriff. Daher das Similia Similibus. Verständnisvolle Verwandtschaften, Affinitäten sollen zur Hilfe im Genesungskampf aufgerufen werden, Krankheit durch Krankheit geheilt werden. Durch jenen gesteigerten Ausnahmezustand, in dem der Organismus seine letzten Energiereserven und Reaktionskräfte einsetzt. Die Homöopathie hat nicht zufällig Novalis und Kleist, Fichte und Schelling zu Zeitgenossen. Sie ist eine romantische Medizin. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Nathalie Sundram. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 23. Februar 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.